يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. O Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sag deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen. Sie sollen etwas von ihrem Überwurf über sich herunterziehen. Das ist eher geeignet, dass sie erkannt und so nicht belästigt werden, erkannt nämlich als freie, ehrbare Frauen, und Allah ist allvergebend und barmherzig. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, soll hier den Befehl Allahs weitergeben an seine Frauen, an seine Töchter und nun heißt es hier auch ganz deutlich an die Frauen der Gläubigen. Deswegen, wenn manche sagen, diese Regeln gelten ja nur für sie, also für die Frauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dann wird es hier nochmal ganz deutlich unterstrichen, dass nein, für jede gläubige, fromme Frau gilt dies umzusetzen. Vorher haben wir manche Dinge gelesen, die gerichtet waren an die Frauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die uns ja als Vorbild dienen und deswegen schon eine Andeutung darin lag, dass jede fromme Frau sollte sich danach richten, nach diesen Prinzipien, nach diesen Regeln. Nichtsdestotrotz wird hier also nochmal ganz deutlich gesagt, die Frauen der Gläubigen. Nämlich was? Dass sie ihre Jalabibihin, ihre Jilbab, über sich ziehen sollen. Der Jilbab ist etwas, was man über sich wirft, ein Überwurf, ein großes Tuch. In den älteren Zeiten waren das einfach große Tücher, was einen so umhüllt, dass das, was man anhat, und die Körperform und die Reize, die eine Frau natürlicherweise besitzt, dass diese alle verhüllt werden. Das ist die Funktion des Jilbabs. Ja, das ist eine äußere Überwurf. Wenn man das jetzt näht und daraus einen Mantel dann macht, oder wie wir heute sagen, Abaya, oder ein Jilbab sagen in manchen, das kommt auf Kultur dann an, wie das dann genau umgesetzt wird. Tatsache ist hier, dass hier etwas gemeint ist, was nicht zu Hause angezogen wird, sondern wenn man das Haus verlässt, angezogen wird, über sich geworfen wird, in welcher Form das je nach Kultur dann umgesetzt wird, ob das in genähter Form dann gemacht wird. In manchen Kulturen werden einfach Tücher über sich gezogen. Es soll also etwas sein, was über die private häusliche Kleidung, über die Formen und die Reize der Gestalt der Frau darüber gehüllt wird. Und das soll was dienen? Nicht der Unterdrückung der Frau oder nicht der Erniedrigung der Frau? Nein, im Gegenteil. Es soll dem Sinn dienen, dass sie als freie, ehrbare, anständige, fromme Frau erkannt wird. Dass dies das Signal ist, was sie aussendet. Und was dann nicht mehr passieren soll, dass sie nämlich belästigt werden. Allah will uns davor beschützen, belästigt zu werden. Was ist die Belästigung? Wie kann man eine Frau belästigen? Durch anzügliche Blicke, durch anzügliche Worte und Sprüche, durch Unflätigkeiten, durch Sittenlosigkeiten, durch ungebührlichen Benehmen. All diese Dinge belästigen eine Frau und die sind manchmal solcher Art, dass die Frau auch ziemlich hilflos dann dasteht. Sie kann es nicht dem Ehemann sagen, weil das vielleicht die Sache dann noch größer macht. Sie kann es dem Sohn nicht sagen, weil vor dem Sohn ist das noch peinlicher und noch entblößender. Also das sind Dinge, die sollten einfach nur vermieden werden. Das spricht hier nicht die Männer, die sich solchem ungebührlichen Verhalten hingeben. Das spricht diese Männer in keiner Form von ihrer Schuld frei. Ja, das spricht in den Männern keiner Form von der Schuld frei, wenn sie sich ungebührlich aufführen und benehmen. Aber den Frauen, den gläubigen Frauen, wird trotzdem eingegeben, aufgetragen, empfohlen, dass ihr seid nicht diejenigen, die solch etwas helfen zu veranlassen. Und manche sagen dann auch wieder, und das gehört auch zu den Sachen, die oft man einfach hört, dass dies war damals in Medina, gab es ja die Munafiqin, die Heuchler, und die haben sich dann manchmal daneben benommen zu dieser Zeit und belästigten vor allem die Frauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Allah weiß über die Tatsachen Bescheid. Manche gehen dann dadurch dann auch noch so weit, dass sie sagen, dieser Befehl war nur für damals. Und das sind alles basislose Behauptungen. Diese Umstände, ob die jetzt da sind oder nicht, der Koran fordert hier etwas von uns, der Text ist da und immer schon haben die Gelehrten diese Umsetzung dieses Textes unterstützt und so ihren Schülern auch aufgetragen. Das ist etwas, was es immer schon gab, immer schon bestätigt wurde, dass die Frau sich auf eine bestimmte Art und Weise kleiden, geben, benehmen sollte. Manche gehen sogar so weit, weil die Unwissenheit auch so groß ist, können sie das auch leider sagen, dass diese Befehle würden ja im Koran gar nicht vorkommen. Ja, und deswegen am besten diese Aya auswendig lernen und sofort sich selber ins Gedächtnis rufen, wenn man wieder mit solch einem mit solchen Einflüsterungen, meiner Meinung nach, wieder konfrontiert wird, dass man sofort diese Aya sich selbst ins Gedächtnis ruft und vielleicht sogar auch den Umstehenden nochmal daran erinnert, dass nein, hier, Allah sagt im Koran, dass dies den gläubigen Frauen aufgetragen worden ist. Und was auch wichtig ist, dass man auch über die eigene Zeit, in der man lebt, das ist auch etwas, was jede Generation leider dazu immer geneigt hat, dass man die eigene Zeit, in der man lebt, für immer was ganz Besonderes, etwas ganz Neues, etwas ganz Außergewöhnliches hält und dann zu solchen Aussagen neigt wie, bei uns gibt es das ja nicht mehr. Unsere Frauen werden ja nicht mehr belästigt. Die Männer heute sind ja so gut und anständig erzogen und können sich ja so wunderbar zurückhalten. Solche Dinge, die sehr realitätsfremd sind, die mit der Wahrheit leider nichts zu tun haben. Die Umstände haben sich nicht so sehr geändert. Dieses Buch ist das bleibende Regelwerk für alle kommenden Zeiten. Und Allah weiß besser, er, der Schöpfer, weiß besser, welche Regeln, welche Anstandsregeln, welche Schutzmaßnahmen wir benötigen. Und er hat uns nur das gegeben, was gut für uns ist. Und darauf vertraut der Gläubige und sein Herz ruht in dieser Tatsache. Wenn nicht die Heuchler und diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, und diejenigen, die beunruhigende Gerüchte in der Stadt verbreiten, damit aufhören, werden wir dich ganz gewiss gegen sie antreiben. Hierauf werden sie nur noch kurze Zeit darin deine Nachbarn sein. Die Munafiqin, die Heuchler, waren ja ein Phänomen, welches bisher einfach ausgehalten wurde, übersehen wurde. Wir haben schon oft gelesen, ignoriere sie, wende dich von ihnen ab, lass sie, verzeih ihnen. Ja, diese Sachen wurden immer wieder aufgetragen. Das heißt, sie lebten als Muslime, weil Nifaq ist eine innere Angelegenheit, die wird nicht auf der Stirn deutlich oder die steht nicht als Schild neben dir, dass hier, ich bin ein Munafiq, sondern das ist eine innere Angelegenheit. Das waren Menschen, die als Muslime in der islamischen Gemeinschaft lebten, aber von ihnen immer wieder solche Belästigungen in verschiedensten Arten und Formen, je nach Fortgeschrittenheit ihrer Herzenskrankheit, immer wieder von ihnen wahrzunehmen waren. Und hier kommt also jetzt eine Drohung, und zwar von Allah, weil Allah kennt sie ja genau. Bei ihm, bei Allah in seinem Wissen ist ja nichts verborgen. Für ihn ist Innerliches und Äußerliches gleich ersichtlich, und er warnt hier, dass wenn diese nicht aufhören, solche Art von Belästigungen und Unruhestiftungen und Gerüchteverbreitungen in der Gesellschaft zu verbreiten und damit einer gesamten Gesellschaft und Gemeinschaft zu schaden, denn eine Gemeinschaft, in der ständig neue Gerüchte kursieren und somit auch Angst und Schrecken unter den Menschen verbreitet wird, keine Ruhe zugelassen wird, keine Friedlichkeit auch zugelassen wird, das ist ein großer Schaden für die gesamte Gemeinschaft. Solch eine Gemeinschaft kann da nicht an großen, ehrbaren, ideologisch wertvollen Projekten arbeiten, weil sie ständig von einer Panik, von einem Gerücht zum nächsten sich durchhetzt, in Angst und Schrecken lebt. Ja, und das können wir auch sehr gut nachvollziehen in einer Gesellschaft, wo es heißt, Bad News are Good News, also schreckliche oder schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, weil die Menschen das halt eher schauen. Deswegen ist das etwas, was hier Allah ja mit einer Drohung sagt, dass die sollen damit aufhören, sonst werden wir dich ganz gewiss gegen sie antreiben und hierauf werden sie nur noch kurze Zeit darin deine Nachbarn sein. Sie sind verflucht. Wo immer sie im Kampf angetroffen werden, werden sie ergriffen und allesamt getötet. So war Allahs Gesetzmäßigkeit mit denjenigen, die zuvor dahingegangen sind, und du wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Änderung finden. Die Menschen fragen dich nach der Stunde. Sag, das Wissen darüber ist nur bei Allah. Was lässt dich wissen? Vielleicht ist die Stunde nahe. Gewiss, Allah hat die Ungläubigen verflucht und für sie eine Feuerglut bereitet, ewig und auf immer darin zu bleiben, ohne einen Schutzherrn noch Helfer zu finden. Am Tag, da ihre Gesichter im Höllenfeuer hin und her gedreht werden, sagen sie, oh, hätten wir doch Allah gehorcht und hätten wir dem Gesandten gehorcht. Ja, hier sehen wir auch nochmal die Wichtigkeit vom Gehorsam gegenüber dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, und die Schrecklichkeit der Strafe für diejenigen, die diesem Gehorsam nicht nachkamen, dass sie im Feuer gedreht werden, also wenn eine Seite richtig erhitzt wurde, dann auch noch die andere Seite, und dann wird auch noch das Gesicht genannt, welche ja der geehrteste Teil des Körpers ist. Ja, also diese Reue und Gram, die sie dann selber auch empfinden werden, Allah möge uns davor fernhalten und bewahren. Und sie sagen, unser Herr, gewiss, wir haben unseren Herrschern und unseren Großen gehorcht, und da haben sie uns vom Weg abirren lassen. Unser Herr lasse ihnen zweifache Strafe zukommen und verfluche sie mit einem großen Fluch. Wie wichtig es also ist, wenn man jemanden folgt, genau darauf zu schauen, dass genug Anlass gegeben wird, dass man meinen kann, mit ruhigem Gewissen meinen kann, dass dieser wird mich nicht auf den falschen Weg führen. Ja, also man soll nicht komplett blind folgen. Dieses völlige, einfach ohne in Frage zu stellen, ohne selbst zu überlegen, etwas einfach übernehmen, ohne ein Kriterium für richtig und falsch, für wahr und nichtig zu haben, das ist etwas, was den Menschen in große Gefahr bringen kann. Da gibt es ja so eine Geschichte, jemand war mit seinem Sohn unterwegs, Vater und Sohn, und der Vater füllte, wenn er sein Auto auftankte, füllte seinen Tank immer nur halb. Das war so seine Art und Weise, immer nur halb, jedes Mal auf dieselbe Art und Weise. Und der Sohn wurde so erwachsen, indem er so seinen Vater beobachten konnte, und er gewöhnte sich also an, als er später selber erwachsen war, auch sein Auto immer nur halb aufzufüllen. Sein Sohn, also der Enkelsohn von dem ersteren Mann, fand das genauso vor. Sein Vater füllte sein Auto immer halb und hat das dann, als er erwachsen wurde, genauso gemacht. Bis der Großvater, der die ganze Geschichte angefangen hatte, sein Enkel einmal sah, wie er sein Auto halb auffüllte. Und der Großvater fragte, mein Kind, warum füllst du dein Auto halb auf? Und er sagte, ich habe meinen Vater gesehen, wie er das immer gemacht hat. Und der Vater antwortet, ich habe dich, also den Großvater, immer gesehen, dass du das gemacht hast und deswegen machen wir das so. Der Großvater sagte dann, hättest du mich doch gefragt. Ich habe mein Auto immer nur halb aufgefüllt, weil mein Tank an der Oberfläche oben kaputt gewesen ist und ich nicht anders konnte, als es halb aufzufüllen. Ja, also das sind diese Sachen, wenn uns manchmal Informationen fehlen, dass der Kontext fehlt, dass auch vielleicht der Wunsch fehlt, etwas genau zu analysieren, weil wir mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind, dann kann uns das, das ist jetzt nur eine Geschichte natürlich, da ist kein großer Verlust entstanden, wenn es aber um wichtige Dinge geht und wenn man in diesen einfach blind nachahmt, dann kann man vielleicht große Gefahr laufen, wie wir an dieser Eier ganz deutlich sehen können. Ja, oder stellt euch mal vor, ihr seid in einer fremden Stadt und jemand will euch den Weg zeigen und sagt, komm, fahr mir hinterher, und ihr fahrt mit eurem Auto demjenigen hinterher und wegen irgendwelchen Umständen verpasst ihr auf einmal das richtige Auto und folgt einem anderen, das halt so ähnlich aussieht. Der fährt aber ganz woanders hin. Ja, das sind solche Sachen, die können einen weit, weit vom geraden Weg wegführen, wenn man sich an den Falschen ranhängt, ja, dem Falschen folgt. Das sind also wichtige Dinge, darum müssen wir uns ein wenig Gedanken machen. O, die ihr glaubt, seid nicht wie diejenigen, die Musa a.s. Leid zufügten, worauf Allah ihm freisprach von dem, was sie über ihn sagten, und er war bei Allah angesehen. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und sagt treffende Worte. Was sind Qawlan Sadida? Treffende Worte, richtige Worte, wahre Worte, der Wahrheit entsprechende Worte, das ist alles Qawlan Sadida. Dass man die Wahrheit sagt. Dass man das spricht, was korrekt ist, zutreffend ist. Ja, und das kann auch manchmal im Kontext gesehen wahr sein. Und manchmal, wenn man das aus dem Kontext raus, ist die Aussage in sich vielleicht stimmig, aber wegen dem Kontext wird sie dann dennoch unwahr. Das sind auch Dinge, auf die wir achten müssen. Das ist eine Eigenschaft der Gläubigen. Fürchtet Allah und sagt treffende Worte. Was passiert dann? So lässt er eure Werke als gut gelten und vergibt euch eure Sünden. Und wer Allah und seinen Gesandten gehorcht, der erzielt ja einen großartigen Erfolg. Wir haben das anvertraute Gut, den Himmeln und der Erde und den Bergen angeboten, aber sie weigerten sich, es zu tragen. Sie scheuten sich davor. Der Mensch trug es. Gewiss, er ist sehr oft ungerecht und sehr oft töricht. Welche Amana wird hier angesprochen? Die Auslegungen darüber sind in Feinheiten unterschiedlich, sagen aber letztendlich aus, diese Amana, dem Gehorsam Allahs Verpflichtungen gegenüber, den Fara'id, der Religion, das wurde den Bergen, den Himmeln, der Erde angeboten. Das wollt ihr das tragen? Den Himmeln, der Erde, den Bergen, diesen großen Schöpfungen. Sie scheuten sich aber davor, weil sie die Größe davor spürten, diese Verpflichtung, die das mit sich gebracht hat. Aber der Mensch, ja, er trug es. Ja, das heißt, der Mensch soll sich auch bewusst sein, was er da erfüllen muss und sich anstrengen, dass er diese Amana nicht verschwendet. Das ist so, damit Allah die Heuchler, Männer und Frauen, und die Götzendiener, Männer und Frauen, straft und sich den Gläubigen, Männern und Frauen, Reue annehmend zuwendet. Allah ist allvergebend und barmherzig. Sura Saba, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa lahul hamdu fil akhirah, wa huwa al-hakimul khabir. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Alles Lob gehört Allah. Dem gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und alles Lob gehört ihm im Jenseits. Er ist der Allweise und Allkundige. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr herauskommt, was vom Himmel herabkommt und was dorthin aufsteigt, und er ist der Barmherzige und Allvergebende. Alles, was in die Erde eindringt an Wasser, an Dämpfen, an Gasen, an was verwest in der Erde, was da in dieser Form in die Erde eingeht, all das ist in der Kenntnis Allahs. Was von der Erde hoch, was aus ihr herauskommt, an Gewächsen, an Pflanzen, an kleinsten Sandkörnern, an allerkleinsten Bewegungen, die im Erdreich vor sich gehen, Allah ist über all diesen kundig. Was vom Himmel herabkommt, was dorthin aufsteigt, alles ist im Wissen des Allbarmherzigen. Diejenigen, die ungläubig sind, sagen, die Stunde kommt nicht über uns. Sag, doch, bei meinem Herrn, sie kommt ganz gewiss über euch. Bei ihm, dem Kenner des Verborgenen. Es entgeht ihm nicht das Gewicht eines Stäubchens, weder in den Himmel noch auf der Erde. Und es gibt nichts, was kleiner ist als dies oder größer als dies, als das Gewicht eines Stäubchens, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Alles ist klar, aufgeführt, aufgezählt. Nichts entgeht der Erkenntnis Allahs, nichts wäre irgendwo verloren, irgendwie verpasst worden, irgendwie liegt im Dunkeln, alles ist klar und deutlich aufgezeichnet. Damit er es denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, vergelte, für diese wird es Vergebung und ehrenvolle Versorgung geben. Und diejenigen, die ständig gegen unsere Zeichen eifern und ihnen Machtlosigkeit nachweisen wollen, für sie wird es schmerzhafte Strafe von Züchtigung geben. Und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, sehen, dass das, was zu dir von deinem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist, die Wahrheit ist und zum Weg des Allmächtigen und des Lobenswürdigen führt. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen, sollen wir euch auf einen Mann hinweisen, der euch kundtut, dass ihr, wenn ihr vollständig in Stücke gerissen worden seid, doch wirklich in neuer Schöpfung erstehen werdet? Also ihr Unglaube an der Auferstehung wird hier geäußert. Hat er gegen Allah eine Lüge ersonnen oder leidet er an Besessenheit? A'udhu billah. Nein, vielmehr stecken diejenigen, die an das Jenseits nicht glauben, in der Strafe und befinden sich im tiefen Irrtum. Sehen sie denn nicht auf das, was vom Himmel und von der Erde vor ihnen und was hinter ihnen ist? Wenn wir wollen, lassen wir die Erde mit ihnen versinken oder Stücke vom Himmel auf sie herabfallen. Darin ist wahrlich ein Zeichen für jeden Diener, der sich Allah reuig zuwendet. Und wir gaben ja Dawud alaihi salam eine Huld von uns. Ihr Berge, preist Allah im Widerhall mit ihm und auch ihr Vögel. Und wir machten für ihn das Eisen geschmeidig. Hier werden also die Vorzüge aufgezählt, die im Besonderen unserem Propheten Dawud alaihi salam gegeben wurden. Er war ein Prophet, in den Überlieferungen heißt es, dass er pflegte, sich regelmäßig zurückzuziehen, in die Berge zu gehen und sich Zeit zu nehmen, um Allahs zu gedenken und innig, andächtig, in voller Konzentration Allahs zu gedenken. Und er las dann die Sabur, man sagt, das waren die Psalmen, und er las sie also und seine Stimme war so voll von Schönheit, voll von Aufrichtigkeit, dass die Vögel einhielten und mit ihm einstimmten in diesem Gedenken an Allah. Und die Berge mit ihrem Widerhall einstimmten in diesem Gedenken an Allah. Und eine ganze Atmosphäre entstand, die voll war von Dhikrullah, von dem Gedenken an Allah. Ja, deswegen heißt es ja auch in einem Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen bestimmten Gefährten lobt, dass wahrlich dir wurde eine Stimme, so ähnlich heißt es ungefähr, dir wurde eine Stimme gegeben, wie die Stimme von den Leuten Dawuds a.s., also wie Dawud a.s. sehr schön rezitieren konnte. Das ist also ein Symbol für schön rezitieren können, eine schöne Stimme haben und damit auch was Vernünftiges anfangen, nämlich Allahs Gedenken und sein Buch, seine Worte auf schönste Art und Weise vorzutragen. Die andere Besonderheit, die Dawud a.s. ermöglicht wurde, dass Allah das Eisen für ihn weich machte. Also solch eine solide und festgefügte Schöpfung wie Eisen, die ist noch nicht mal von dieser Erde, sie ist von außen auf diese Erde geschickt worden. Diese hat er so gefügig und weich gemacht, dass er daraus Panzerhemden machen konnte. Und ein Hemd kann man ja wirklich nur nähen, würden wir jetzt sagen, oder in diesem Fall herstellen, wenn die Fäden, die einzelnen Fäden, was das Hemd dann ausmacht, wenn die relativ dünn sind und mit Genauigkeit gefügt sind, sonst kann nicht das richtige Maß gefunden werden. Also auf solch eine perfekte und vollkommene Art und Weise meisterte er dieses Handwerk, diese Fähigkeit, und setzte sie dann auch in etwas unglaublich Nutzbringendes. Panzerhemden sind sehr, sehr nützlich in der Form von Kriegen, die es in der Vergangenheit gab, weil sie schützen und bewahren. Und wir machten für ihn das Eisen geschmeidig, fertige Panzergewänder an und füge im richtigen Maß die Panzermaschen aneinander. Und handelt rechtschaffen, denn ich sehe wohl, was ihr tut. Ja, also diese Macht und diese Schönheit, alles ist da, was muss aber auch da sein, handelt rechtschaffen. Denn ich sehe wohl, was ihr tut. Und jetzt werden die Besonderheiten aufgeführt, die seinem Sohn Suleiman a.s. dann gegeben wurden, Dawuds Sohn Suleiman. Und Suleiman a.s. machten wir den Wind dienstbar, dessen Morgenlauf einen Monat und dessen Abendlauf einen Monat beträgt. Also er konnte so schnell reisen wie der Wind. Heute würden wir sagen, wie ein Flugzeug oder unheimlich schnell für die damalige Zeit sowieso, aber für jede Zeit den Wind kontrollieren können und mit ihm reisen können. Und wir ließen die Quelle des geschmolzenen Kupfers für ihn fließen. Also für Dawud a.s. war es das Eisen, für ihn das geschmolzenes Kupfer. Und unter den Dschinn gab es manche, die mit der Erlaubnis seines Herrn vor ihm tätig waren. Also er hatte auch Kontrolle, Macht über die Dschinn bekommen. Wer von ihnen von unserem Befehl abweicht, den lassen wir von der Strafe der Feuerglut kosten. Und Suleiman a.s. befehligte sie also und sie machten ihm, was er wollte, an Gebetsräumen, Bildwerken, Schüsseln wie Wasserbecken und feststehenden Kesseln. Also riesige Bottiche und Kesseln bauten sie für ihn. Man sagt, darin wurde dann die Speisen für die Armee von Suleiman a.s. vorbereitet und andere Nutzen waren darin auch. Und all dieses, diese Macht, diese Fähigkeiten, diese Möglichkeiten, die ihnen gegeben wurden. Ich meine, wenn man den Wind befehligt und reisen kann, wohin man möchte und in demselben Tag wieder zurückkommen kann, das ist unglaublich viel Macht, die hier auch beschrieben wird. Und was aber bei all dem ist auch oder vor allem wichtig, verrichtet ihr Sippe Dawuds eure Arbeit in Dankbarkeit. Denn nur wenige von meinen Dienern sind wahrlich oder wirklich dankbar. Dankbarkeit ist das Wichtige. Allah kann geben und darin ist kein Übel. Man kann viel von Allah bekommen. Aber was muss dann auch zurückgegeben werden? Dankbarkeit. Und als wir für ihn den Tod bestimmt hatten, also für Suleiman a.s., wies sie auf sein Ableben. Also die Dschinn merkten erst dann, dass er auf sein Ableben nur das Tier der Erde hin, das seinen Stab fraß. Als er dann niederstürzte, wurde den Dschinn klar, dass sie, wenn sie das Verborgene gewusst, nicht weiter in der schmachvollen Strafe verweilt hätten. Nämlich in dem Dienst, den sie für Suleiman a.s. Ausrichten mussten, den hätten sie dann nicht weiter ausführen müssen, wenn sie gewusst hätten, dass Suleiman a.s. schon verstorben ist. Man sagt, er pflegte immer an einer gewissen Stelle zu stehen oder zu sitzen und lehnte sich auf seinen Stock. Und in diesem Zustand nahm Allah seine Seele und er war schon gestorben, aber war weiter angelehnt an diesen Stock. Und erst ein Tier aus der Erde, was holzfressendes Tier wahrscheinlich, fraß den Stock an, der knickte ein und dann fiel der Körper von Suleiman alaihi salam dann vornüber. Und da merkten die Dschinn erst, dass sie doch nicht so viel wissen, wie manche Menschen sogar leider auch vermuten und dementsprechend dann auch Ängste und Sorgen haben, dass die Dschinn, die sind ja was Schlimmes und man muss sich ängstigen vor ihnen, obwohl sie hier eigentlich fast immer sehr schwach beschrieben werden im Koran. Wir haben gelesen, wie sie Sajda machen sollen in der Form von Iblis vor Adam a.s. Wir haben gehört, wie Suleiman Macht über sie hat. Wir haben gehört, wie manche von ihnen Muslime werden. Werden wir auch noch mal lesen, in einer anderen Sura auch. Das sind alles Dinge, die uns klar machen sollten. Es passiert nur das, was Allah erlaubt. Und Schaden und Nutzen sind in der Hand Allahs alleine. Diese Bildwerke, die die Dschinn für ihn auch auf Befehl von Suleiman a.s. herstellten, in Ayah 13 heißt es ja, sie machten ihm, was er wollte, an Gebetsräumen. Gebetsräume sind auch an sich Seele, also Thronseele könnten das jetzt auch sein und ähnliches, Bildwerken und Schüsseln wie Wasserbecken und feststehenden Kesseln. Diese verschiedenen Dinge, die sie also herstellten nach dem Befehl von Suleiman, zu Bildwerken heißt es im Arabischen Tamathil. Timthal ist etwas, was wie etwas gebildet wird, also nach etwas, wie eine Kopie von etwas, nach dem Bildnis von etwas gemacht wird. Hier wird uns nicht gesagt, ob das jetzt von Bäumen oder von Menschen oder von was auch immer war oder von anderen Dingen. Das erfahren wir hier nicht. Hier heißt es einfach nur etwas, was wie etwas anderes aussah. Wir würden sagen Bildnis oder Bildwerke. Was uns auch dieses Ableben, dass das hier uns berichtet wird, dieses Ableben von Suleiman a.s., nachdem einige Ayat uns die Macht und die Fähigkeiten Suleiman a.s. beschrieben wurden, das ruft uns nochmal diese Aussage ins Gedächtnis, dass der Gesandte Allah s.a.w. hat so ungefähr gesagt, dass alles, was hoch hinausgeht, kommt auch wieder herunter. Das ist die Natur dieser Welt. Egal wie viel Macht und Fähigkeiten einem von uns gegeben wurden und wer von uns hat eine Herrschaft wie Suleiman a.s., alles Erhöhte wird auch erniedrigt. Das ist eine Regel, ein Gesetz, ein Grundgesetz in dieser Natur. In der Schöpfung Allahs. Die Sabäer hatten ja in ihrem Wohnort ein Zeichen. Jetzt wird von früheren Völkern berichtet. Sie hatten in ihren Wohnorten ein Zeichen. Zwei Gärten zu rechten und zu linken. Esst von der Versorgung eures Herrn und dankt ihm. Eine gute Ortschaft ist es und ein allvergebender Herr. Also Allah gibt und Allah versorgt und Fruchtbarkeit und Gärten und so viel haben, dass man da noch mit vielleicht handeln kann. Also Gnaden über Gnaden. Das ist alles in Ordnung. Allah will nicht, dass die Menschen keine Gnaden bekommen oder nicht essen von dem, womit er sie versorgt hat, aber und dankt ihm. Man sagt, diese Sabäer, die hier beschrieben werden, diese Gemeinschaften hatten einen Staudamm, der ihnen die Bewässerung auch der Ländereien ermöglichte, die vielleicht ein wenig niedriger lagen. Und deswegen war alles sehr fruchtbar. Es gab zwei Gärten zu rechten und zu linken, Versorgung in Hülle und Fülle. Das war dieses Zeichen, was Allah hier auch anspricht. Jetzt schauen wir aber, wie diese sich dann benahmen. Aber sie wandten sich ab. Sie waren nicht dankbar. Da sandten wir gegen sie die Flut des Staudammes. Und wir tauschten ihnen ihre zwei Gärten aus gegen zwei Gärten mit bitterem Ernteertrag und Tamarisken und einigen wenigen Zizifusbäumen. Das sind dornige, gestrüppige Bäume, ja, die nicht also wirklich viel Frucht bringen und daher von wenig Nutzen für die Menschen sind. Das vergalten wir ihnen, dass sie undankbar waren. Vergelten wir denn sonst jemand anderem als dem Undankbaren? Und dieses Wort, das hier für undankbar benutzt wird, ist Kafur, illal Kafur. Und ihr wisst, Kafir ist auch der Ungläubige. Das ist dasselbe Wort, was hier gebraucht wird für den sehr, sehr Undankbaren und den Ungläubigen. Der Ungläubige ist ja in Wahrheit undankbar gegenüber seinem eigenen Schöpfer. Und schaut mal, wie Allah hier die ganze gute Erde und Fruchtbarkeit und Gärten, er hat die Flut kommen lassen, die ganze gute Erde wurde mitgeschwemmt und was blieb übrig für sie? Nur noch solche Erde, die dornige, bittere Früchte hervorbringen konnte. Und so kann Allah also in kürzester Zeit die Umstände für Menschen ändern, wenn sie sich als unwürdig erweisen. Und genauso kann er auch die Umstände ändern für Menschen, die sich würdig erweisen, nämlich die Umstände verbessern. Und wir legten zwischen ihnen und den Städten, die wir gesegnet haben, sichtbare Städte an. Die gesegneten Städte sind, man sagt in der Auslegung, die Gegend von Philistin. Sichtbare Städte an und wir setzten das rechte Maß der Reise zwischen ihnen fest. Reist in ihnen, Nächte und Tage, in Sicherheit umher. Sie aber sagten, unser Herr, vergrößere die Entfernungen zwischen unseren Reiseabschnitten. Sie taten sich selbst Unrecht. Ja, so wie die Mekkaner, haben wir jetzt auch schon gelesen, wie sie sich selber, für sich selber die Strafe verlangten. Ungefähr so sagen diese hier auch, vergrößere uns die Entfernung zwischen den Reiseabschnitten. Sie taten sich selbst Unrecht. So machten wir sie zum Gegenstand von Geschichten und rissen sie vollständig in Stücke. Darin sind wahrlich Zeichen für jeden sehr Standhaften und sehr Dankbaren. Wahrlich, Iblis fand seine Meinung von ihnen bestätigt. Sie folgten ihm, außer einer Gruppe der Gläubigen. Doch hatte er keine Macht über sie. Es geschah nur, damit wir in Erfahrung bringen, wer an das Jenseits glaubt und ihn unterscheiden von denjenigen, der darüber im Zweifel ist. Dein Herr ist Hüter über alles. Sag, ruft diejenigen an, die ihr anstatt Allahs angebt. Sie verfügen nicht einmal über das Gewicht eines Stäubchens, weder in den Himmeln noch auf der Erde. und sie haben an ihnen beiden keinen Anteil, noch nahm er sich unter ihnen jemanden, der ihm Beistand leisten sollte. Also der wahre Herr über jeglichen Nutzen und jeglichen Schaden ist allein, einzig und allein nur Allah. Auch nützt bei ihm die Fürsprache nicht, außer wem er es erlaubt. Wenn dann der Schrecken von ihren Herzen genommen ist, sagen sie: Was hat euer Herr gesagt? Sie sagen: Die Wahrheit. Und er ist der Erhabene, der Große. Sag: Wer versorgt euch von den Himmeln und der Erde? Sag: Allah. Fürwahr, entweder wir oder ihr, also einer von uns, befinden sich in Rechtleitung oder in deutlichem Irrtum. Sag: Ihr werdet nicht danach befragt werden, was wir an Übeltaten begangen haben, noch werden wir danach befragt werden, was ihr tut. Also man sollte sich lieber nicht immer um die anderen kümmern, sondern jeder sollte sich selber immer wieder zur Rechenschaft ziehen. Sag: Zusammenbringen wird uns unser Herr. Hierauf wird er zwischen uns der Wahrheit entsprechend entscheiden. Er ist der wahrhaft gerechte Entscheider, der Allwissende. Sag: Zeigt mir diejenigen, die ihr ihm als Teilhaber beigegeben habt. Keineswegs, vielmehr ist er Allah, der Allmächtige und Allweise. Und wir haben dich für die Menschen allesamt nur als Frohboten und Warner gesandt, aber die meisten Menschen wissen nicht. Und sie sagen: Wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid? Sag: Für euch ist eine Verabredung auf einen Tag festgelegt, von dem ihr, also euer Schicksal, weder um eine Stunde hinausschieben noch vorverlegen könnt. Also keine Sorge, der Termin steht schon fest. Seid nicht so eilig, ihn herbeizurufen, denn wenn er einmal da ist, dann kann er nicht um eine Stunde, nicht mal um eine Sekunde hinausgeschoben, noch kann er vorverlegt werden. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen: Wir werden nicht an diesen Koran glauben und auch nicht an das, was an Offenbarungen vor ihm da war. Könntest du nur sehen, wenn die Ungerechten vor ihren Herrn gestellt werden und untereinander die Worte wechseln. Diejenigen, die unterdrückt wurden, sagen zu denjenigen, die sich hochmütig verhielten: Wenn ihr nicht gewesen wärt, so wären wir wahrlich gläubig gewesen. Diejenigen, die sich hochmütig verhielten, sagen zu denjenigen, die unterdrückt wurden: Sind wir es gewesen, die euch von der Rechtleitung abgehalten haben, nachdem sie zu euch gekommen war? Nein, vielmehr wart ihr Übeltäter. Also ihr Streit und ihre Missgunst und Hass untereinander geht sogar bis zum Tag der Auferstehung weiter. Und diejenigen, die unterdrückt wurden, sagen zu denjenigen, die sich hochmütig verhielten: Nein, vielmehr waren es eure Ränke bei Nacht und bei Tag, da ihr uns befohlen hattet, Allah zu verleugnen und ihm andere als seinesgleichen zur Seite zu stellen. Und sie werden insgeheim Reue hegen, wenn sie die Strafe sehen. Und wir werden die Fesseln um die Hälse derjenigen legen, die ungläubig waren. Wird ihnen denn etwas anderes vergolten als das, was sie zu tun pflegten? Wir haben in keine Stadt einen Warner gesandt, ohne dass diejenigen, die in ihr üppig lebten, gesagt hätten: Gewiss, das, womit ihr gesandt seid, verleugnen wir. Die Verleugnung kommt, wie wir in einigen Ayat auch schon gelesen haben, immer erstmal von den Vornehmen, von der Elite, dem Establishment, der Society. Die oberen 10.000 würden wir heute sagen, früher war es der richtige Adel, heute würden wir eher sagen der Geldadel. Von diesen kommt immer zuerst. Und warum? Und sie sagen: Wir haben mehr Besitz und Kinder und wir werden nicht gestraft werden. Sag: Gewiss, mein Herr gewährt die Versorgung großzügig, wem er will, und bemisst auch. Aber die meisten Menschen wissen nicht, dass nämlich seine Versorgung nicht unbedingt ein Zeichen dafür ist, dass er mit jemandem zufrieden ist oder dass diese Versorgung immer mit jemandem bleiben wird. Nicht euer Besitz ist es und auch nicht eure Kinder sind es, die euch Zutritt in unsere Nähe verschaffen. Außer jemanden, der glaubt und rechtschaffen handelt. Also wenn jemand gläubig ist und rechtschaffen handelt, dann ist der Besitz und die Kinder sind etwas, was ihm nutzen werden, weil er sie gut erzieht, weil sie nach ihm für ihn Dua machen werden, Bittgebete machen werden, weil sie auch rechtschaffen erzogen werden und somit auch für ihn ein bleibendes Almosen sind, was er, wenn er selber verstorben ist, schon trotzdem ihm noch Belohnung einbringt, weil er mit dem Besitz Gutes tut, weil er die Zakat gibt, dann nützt ihm das alles. Diese erhalten mehrfachen Lohn für das, was sie getan haben, und sie werden in den Obergemächern in Sicherheit sein. Ja, wenn der Glaube aber nicht da ist, dann wie viel man auf dem Konto hat und wie viele Kinder man hat und wie gut die aussehen und was die alle schon geleistet haben, dann ist das alles nicht etwas, was einen an Allah nähern würde, sondern nur mit dem Glauben, mit der Gottesfurcht wird das alles auch nutzbringend für einen. Ja, wie es in diesem authentischen Hadith auch heißt, dass ungefähr der Mensch, wenn er stirbt, hören alle seine Taten auf, außer drei: rechtschaffenes Kind, rechtschaffene Nachkommenschaft, welches für ihn Bittgebete macht, Sadaqatun Jariya, ein bleibendes, laufendes weiterlaufendes Almosen oder Wissen, von dem andere Nutzen ziehen können. Also diese Dinge sollte man hinterlassen. Das kann dann weiter auch Lohn einbringen, selbst wenn man selber schon verstorben ist. Und zu diesen Obergemächern im Paradies gibt es auch ein ganz schönes Hadith, bei Tabarani wird das überliefert, das ungefähr lautet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass im Paradies gibt es solche Gemächer, deren Äußeres man von innen sehen kann und dessen Inneres man von außen sehen kann. Also wie durchsichtig, rein und klar. Und jemand fragte das, Limen hier, ya Rasulullah, für wen sind diese Gemächer, ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam? Und er sagte, dass diese Gemächer für wen sind? Sie sind für wen? Limen atab al-kalam, der seine Rede gut, rein, gut macht und der den Salam verbreitet, der Menschen speist und der viel fastet und der nachts im Gebet steht, während die Menschen schlafen. Und dann gibt es die anderen Menschen, diejenigen aber, die ständig gegen unsere Zeichen eifern und ihnen Machtlosigkeit nachweisen wollen. Sie werden zur Strafe vorgeführt werden. Also die gegen die Ahkam, die Befehle, die Zeichen, die Verse, die Worte Allahs ständig eifern, sie als niedrig, als wenig wert, als weniger wert, als das, was sie sagen, zeigen wollen, anderes als höher zeigen wollen. Was wird mit ihnen passieren? Sie werden zur Strafe vorgeführt werden. Sag, gewiss, mein Herr gewährt die Versorgung großzügig, wem von seinen Dienern er will und bemisst auch. Und was immer ihr auch ausgebt, so wird er es euch ersetzen und er ist der Beste der Versorger. Und am Tag, da er sie für alle versammelt, hierauf er zu den Engeln sagen wird, diese da, pflegten sie euch zu dienen? Und das ist wirklich seit ältester Zeit so bei den ganzen Ausgrabungen, die man findet, diese kleinen Statuen und Gottheiten und Göttinnen, die da bei den verschiedensten Völkern in verschiedenster Form gefunden werden. Der Glaube an die Engel hat seit jeher schon die Menschen dazu verführt, diese Engel als Göttinnen, bei den Arabern zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, galten sie als Töchter Allahs, dann diese anderen Gottheiten und vor allem Göttinnen werden oft auch mit Flügeln dargestellt, im Sinne von, dass sie auch die Engel wären. Und so wird hier also am Tag der Auferstehung gefragt, diese da, pflegten sie euch zu dienen? Werden sie sagen, die Engel, Preis sei dir, du bist unser Schutzherr, nicht sie? Nein, vielmehr dienten sie den Dschinn, also den Schayatin folgten sie. Die meisten von ihnen glauben an sie. Heute vermögt ihr einer dem anderen weder Nutzen noch Schaden zu bringen. Und wir sagen zu denjenigen, die Unrecht getan haben, kostet die Strafe des Höllenfeuers, das ihr für Lüge zu erklären pflegtet. Und wenn ihnen unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, sagen sie, dieser ist nur ein Mann, der euch von dem abhalten will, dem eure Väter dienten. Und sie sagen, das ist nur eine ersonnene, ungeheuerliche Lüge. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen von der Wahrheit, nachdem sie zu ihnen gekommen ist, das ist nur deutliche Zauberei. Und wir haben ihnen weder Schriften gegeben, die sie hätten eingehend lesen können, noch haben wir vor dir einen Warner zu ihnen gesandt. Für Lüge erklärt haben es auch diejenigen, die vor ihnen waren. Wobei diese nicht einmal das Zehntel dessen erreichten, was wir jenen gegeben hatten. Sie bezichtigten meine Gesandten der Lüge, wie war da meine Missbilligung? Sag, ich ermahne euch nur zu einem, dass ihr euch zu zweit und einzeln um Allahs Willen hinstellt und hierauf nachdenkt. Euer Gefährte leidet nicht an Besessenheit. Er ist euch nur ein Warner von einer bevorstehenden, strengen Strafe. Also was an euren Gefährten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, erscheint euch so wie die Anzeichen eines Wahnsinnigen, wie eines Besessenen. Nichts an ihm ist doch so, wie es an einem Besessenen zu finden ist. Also denkt doch darüber nach und kommt zu einem Ergebnis. Sag, was auch immer an Lohn ich von euch hätte verlangen können, das gehört euch. Mein Lohn obliegt nur Allah und er ist über alles Zeuge. Sag, mein Herr kommt mit der Wahrheit. Er ist der Allwisser der verborgenen Dinge. Sag, die Wahrheit ist gekommen. Das Falsche kann weder etwas neu von Anfang an machen, noch es wiederholen. Sag, wenn ich irre gehe, gehe ich nur zu meinem eigenen Nachteil irre. Und wenn ich rechtgeleitet bin, so ist es durch das, was mir mein Herr als Offenbarung eingibt. Gewiss, er ist allhörend und nah. Könntest du nur sehen, wenn sie erschrecken? Da gibt es kein Entrinnen und sie werden von einem nahen Ort aus weggenommen. Und sie sagen, wir glauben daran. Also dann, wenn der Schrecken da ist, wenn das Ende da ist für sie, dann sagen sie, wir glauben daran. Aber wie können sie den Glauben von einem fernen Ort aus erlangen? Also dann wird es zu spät sein für sie, den Glauben noch anzunehmen. Wo sie ihn doch zuvor verleugnet haben, und sie schleudern Vermutungen auf das Verborgene von einem fernen Ort aus. Und es wird eine Trennung vorgenommen zwischen ihnen und dem, was sie begehren, so wie es zuvor mit ihresgleichen gemacht wurde. Sie waren ja im starken Zweifel.